Die Elegie in Sachen Wald. Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder. Man sieht es nicht, man liest es nur im Blatt. Die Jahreszeiten wandern durch die Felder. Man zählt die Stunden und man zählt die Gelder. Man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt. Der Blumentopf am Fenster ist in Nähe. Nimm ein Vergrößerungsglas, dann wird's ein Wald. Was kann man anderes tun als Europäer? Die Stadt ist groß, die Stadt ist groß. Das Dächermeer schlägt ziegelrote Wellen. Die Luft ist dick und wie aus grauem Tuch. Man träumt von Äckern und von Pferdeställen. Man träumt von Teichen, Bächen und Forellen. Man möchte in die Stille zu besuchen. Der Blumentopf am Fenster ist ihr näher. Nimm ein Vergrößerungsglas, dann wird's ein Wald. Was kann man anderes tun als Europäer? Die Stadt ist groß, die Stadt ist groß.